Wir lernen Schritt für Schritt, wie seltsam das Leben ist. Immer mit Bestreben, bis wir merken, wie spät es ist. So schaut man nach vorn und hofft, dass jemand die Regeln bricht. Folgt vom ewigen Nichts, gefoltert von der Seele, die sich versteckt hinterm Zaun. Ich drehe mich um mein eigenes Ich. Eigentlich könnte es so einfach sein, die Lösung scheint nur ein Steinwurf entfernt. Ich fühle mich wie ein Reiskorn vom Herrn. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in dem Vers, das ist wovon ich rede. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in dem Vers, das ist wofür ich lebe. Ey, jeder lebt in seiner Welt, ist sein eigener Held, alles was zählt, ist der Glaube an sich selbst, schon tausendmal erzählt, aber nie mit so viel Gewicht der Scheiße. In meinem Gesicht zeugt von Verzweiflung. Das alte Lied von Spreu und Weizen. Um zu verstehen, was hier geht, muss man hier leben. Jeden Tag aufs neue gegen die Wut antreten. Hier wird Freundlichkeit teilweise mit dem Fuß getreten. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in dem Vers, das ist wovon ich rede. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in den Vers, das ist wofür ich lebe. Klar, Gedanken sind besser als verhängnisvolle Wolken. Und wenn sich Dinge bessern sollten, dann bin ich der Erste, der's nicht erfährt. Dichter Verkehr, Schulterblick, säße mein Kopf nicht so schwer auf mein Genick. Auf Schritt und Tritt verfolgt mich der Zaun, die Armband nur tickt und ich folge der Norm. Schreibe die Hits für feindliche Ohren, reite nach vorn, zum Schreiben geboren. Geb ich meinem weißen Pferd die Sporen, ernte das Korn, das niemand gesät hat, Stücke Blumen vom verschneiten Wegrand und Stehstramm. Kommt jemand vorbei, der mich sehen kann? Stücke Blumen vom verschneiten Wegrand und Stehstramm. Kommt jemand vorbei, der mich sehen kann? Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in dem Vers, das ist wovon ich rede. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in dem Vers, das ist wofür ich lebe. Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in den Vers, das ist wovon ich rede. Ey, Musik für das Herz, Musik für die Seele, Musik gegen den Schmerz, wie Wasser für die Kehle, Musik gegen Kommerz, Musik gegen jede Regel, Gedanken in den Vers, das ist wofür ich lebe.